Corre, corre, corre, corre, corre, Alex, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Alex, corre. Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Let's go ahead.